53 und ich habe jetzt in der Leitung den Johann aus Rhein-Türkheim. Johann, habe ich das richtig gesagt? Ja, Rhein-Türkheim. So ja, bitte das Radio ein bisschen leiser machen, wir haben nämlich eine kleine Rückkopplung, ja? Kleines bisschen leiser bitte. So, Rhein-Türkheim bei Worms. So, Johann, hallo. 5 in der Breden, lass sie rüber schmettern. Michael Jackson? Ja. Redneck? Ja. Mariah Carey? Ja. Take That? Ja. Kelly Family? Ja. DJ Bobo? Yeah. Danke, Johann. Das reicht. Spitze. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. You are all.